Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ja, mein Name ist Ekrem Özvoğlu. Ich bin auch diese Station als Assistenzarzt tätig. Ich würde gerne heute mit Ihnen Aufnahmegespräch durchführen. Alles in Ordnung für Sie? Ja, Doktor. Am Anfang benötige ich ein paar persönliche Daten, dann könnten wir weiterführen. Wie heißen Sie? Ich heiße Hannelore Pfeiffer. Havalora Pfeiffer. Hanne Lore Pfeiffer. Okay. Bitte könnten Sie Ihre Vornamen und Nachnamen langsam und deutlich buchstabieren? Gerne, Doktor. Mein Vorname Hannelore Buchstabitz ist H wie Heinrich, A wie Anton, Doppel N wie Nordpol, Ja. E wie Emil, L wie Ludwig, O wie Otto, R wie Richard und am Ende E wie Emil. Und Nachname P wie Paula, F wie Friedrich, E wie Emil, I wie Ida, Doppel F wie Friedrich und E wie Emil, am Ende R wie Richard. Könnten Sie bitte Ihren Nachnamen wieder langsam buchstabieren? P, Ja. F, E, I, Doppel F, Ja. E, L. Okay. Ja. Frau Pfeiffer. Pfeiffer, ja. Pfeiffer, Frau Pfeiffer. Danke. Vielen Dank, Frau Pfeiffer. Frau Pfeiffer, wie alt sind Sie? Ich bin 70 Jahre alt, Herr Doktor. 70 Jahre alt. Wann sind Sie geboren? Am 16. November Sechsten 56. November. 56. Ja, 16. November 56. Okay. Vielen Dank. Wie viel wiegen Sie, Ich Frau wiege Pfeiffer? etwa 75 Kilo. 75 Kilo. Aber wie groß sind Sie? Ich bin 1,75 Meter groß. 75. Okay. Frau Pfeiffer, was führt Sie zu uns heute? Wie kann ich Ihnen helfen? Herr Doktor, ich habe seit etwa 2 Wochen Bauchschmerzen. Zwei Wochen Bauchschmerzen. Ja. Wo genau sind die Schmerzen? Welcher Raum? Hier, im Unterbauch, eher links. Linksseitige Unterbauchschmerzen. Ja, genau. Okay, ich habe das notiert. Und Frau Pfeiffer, würden Sie mir bitte Ihre Schmerzen beschreiben? Sie sind eher drückend, Herr Doktor. Drückend. Drückend, ja. Drückend oder brennend, dumpf oder kolikartig? Dumpf. Dumpf und drückend. Und Frau Pfeiffer, wann treten die Schmerzen? Bei Belastung oder in Ruhe? Ich erinnere mich nicht daran, aber vor ungefähr 2 Wochen haben sie langsam angefangen. Sie sind, Langsam. ja, sie sind im Verlauf schlimmer geworden. Langsam angefangen und dann schlimmer geworden. Frau Pfeiffer, Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Weil 0 von 0 bis 10, 0 leichte Schmerzen und 10 sehr starke Schmerzen ist. Wie beschreiben Sie? Herr Doktor, vielleicht so 5 bis 6. 5 bis 6. Okay. Brauchen Sie momentan einen Schmerzmittel oder wie fühlen Sie sich? Jetzt brauche ich nicht. Ich kann aushalten, Okay. Herr Doktor. Können Sie noch weiter aushalten? Okay. Gibt es eine Auflöser für die Schmerzen, Frau Pfeiffer? Auslöser habe ich nicht bemerkt, Herr Doktor. Gibt es etwas, die Schmerzen verstärkt oder lindert? Nach fertigem Messen wird es schlimmer, Herr Doktor. Nach fertigem Essen gibt es einen lindernden Faktor? Wenn ich sitze, wird es besser, etwas besser, ja. Sitze. Frau, gibt es noch etwas gleichzeitig? Haben Sie etwas bemerkt? Andere Beschwerden? Zum Beispiel gleichzeitig Fieber? Ja, seit gestern habe ich auch Fieber. Ich habe gemessen, gestern Abend war es 38,4 Grad. Da gestern Fieber. Haben noch Stillfrost oder Kaltschweiß oder? Das habe ich nicht bemerkt, aber Herr Doktor, ja, seit gestern musste ich mehr als 10 Mal auf die Toilette gehen. Hier das einmal. Ja, Ja, sehen wir. mehr als 10. Ja. Ich muss häufig zum Wasser lassen, Herr Doktor. Sehen wir Wasser lassen. Und Seit wann? ich Ja, fühle seit. mich eine Brennung beim Wasserlassen, Herr Doktor. Brenn auch bei Wasser lassen. Und. Und seit gestern haben Sie Fieber. Haben Sie schon das Fieber gemessen, oder? Ja, wie gesagt, habe ich es gemessen. Es war 38,4 Grad. Im Unterarm habe ich gemessen. Ja, unter. Jetzt fühlen Sie sich fiebrig, oder? Ja, ich fühle mich auch viel. Seit gestern circa 10 Mal. Heute Morgen habe ich dagegen oder gegen Schmerzen ein Paracetamol eingenommen. Nach Paracetamol. Paracetamol, auch mein Fieber hat ein bisschen gesunken. Paracetamol hat geholfen. Hat, ja, aber nicht für Schmerzen, für Fieber. Okay, ich verstehe. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? No. Herr Doktor, mein Stuhlgang ist nicht so regelmäßig. Ich habe seit etwa 2 Jahren Durchfall und Verstopfung im Wechsel. Wie war heute? Beim Stuhlgang, Verstopfung oder Durchfall. Was haben Sie? Ja, letzte 3 Tagen habe ich Durchfall. Lässt Aber gut. ja. Und ich denke, es sieht aus ein bisschen komisch aus. Es sieht ein bisschen komisch aus. Er ist hellrot, hellrote. Beim Stundal haben Sie hellrot bemerkt. Ja, hellrot sind sie. Seit wann das haben Sie bemerkt? Hellrot. Ja, seit 2 Tagen, wie gesagt, ja. Letzter war heute Morgen. Es gab auch heute Morgen ein rotes Blut. Vielleicht. Ich denke, es blut. Es ist Blut. Ja, ich verstehe. Ich habe das notiert. Seit 2 Tagen haben Sie beim Stuhlgang hellrot bemerkt und Sie haben schon gesagt, letzte 3 Tagen circa 10 Mal sind Sie auf die Toilette gehen, Aber für Wasser lassen, für die zum Wasser Wasser lassen. lassen und seit 2 Tagen haben Sie beim Stuhlgang hellrot bemerkt. Okay, alles gut. Wie ist Ihr Appetit, Frau? Ich habe kaum Hunger, Herr Doktor. Kein Appetit mehr. Seit gestern oder 2 Tagen? Ja, seit eher 2 Tage. Ja, Zwei seit 2 Tagen. Tagen. In der letzten Zeit haben Sie ab oder zugenommen, Frau Pfeiffer? Das habe ich nicht bemerkt, Herr Doktor. Keine Gewichtsveränderung. Okay. Frau Pfeiffer, leiden Sie an irgendwelche Krankheiten? Welche, was für Krankheiten? Eine chronische Erkrankung, zum Beispiel Ah, Zuckerkrankheit, oh, so, arterielle okay. Hypertonie oder so. Ja, Herr Doktor, ich hab seit etwa 15 Jahren Bluthochdruck. Und seit 5 Jahren habe ich erhöhte Blutfettwerte und Herzrhythmusstörungen. Seit 5 Jahren erhöhte Blutwerte und Herzrhythmusstörung. Rhythmusstörung. Okay, ich habe das notiert und dann. Seit wann haben Sie arterielle Hypertonie? Was haben Sie gesagt? 2 Jahren, oder? Nein, Herr Doktor. Ich habe seit etwa 15 Jahren. 15, ja. Okay. Danke für die Information. Und Herr Doktor, ich habe öfter Blasenentzündungen. Ja, haben Sie schon gesagt, in der letzten Zeit, tagsüber, gehen Sie circa 10 Mal. Nein, tagsüber. Seit gestern Abend musste ich mehr als 10 Mal auf die Toilette zum Ja. Wasser lassen gehen. Und Ja. ich sage, ich habe öfter als sonst Blasenentzündung früher zum Beispiel. Ja, okay. Öfter Blasenentzündung. Haben Sie wegen dieser Beschwerde Ihren Hausarzt besucht, oder? Ja, Herr Und Doktor. Ich nehme dagegen immer bei der Blasenentzündung meine ich, nicht aktuell nehme ich Antibiotikum, aber bei der Blasenentzündung nehme ich wann war Blasenentzündung. letzte Mal? Bei Vor Blasenentzündung, oder? Ja, vielleicht vor 1,5 Monaten. Ein Hartmann. 1,5 Monate. Anderthalb Monate. Okay. Letzte Mal haben Sie schon vor anderthalb Monaten Antibiotik bekommen, wenn ich richtig Antibiotika. verstanden habe. Okay. Frau Pfeiffer, haben Sie schon mal, wurden Sie schon mal operiert? Ja, Herr Doktor, vor etwa 25 Jahren hatte ich eine Gebärmutterentfernung. Gebärmutterentfernung. Ja, Okay. ich glaube, wegen Myomen. Damals habe ich immer sehr stark geblutet während meiner Periode. Wegen Blutung, ja, Gebärmutterentfernung. Wegen Myome. Das war komplikationlos, oder? Ja, zum Glück komplikationslos. Komplikation. Und als ich jung war, hatte ich eine Blinddarmentfernung. Und beim Jungen. Ja, Ah. ich war 18 Welche? Jahre alt war. 18, ja. 18. Lebensjahr. Appendektomie. Okay. Frau Pfeiffer, nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ja, Herr Doktor, ich nehme Was haben Sie? ja Nebivolol nehme ich und morgens Ramipril 5 Milligramm. Und Nebivolol und Ramipril. und Ramipril 5 Milligramm, Nebivolol. ja, ich erinnere mich nicht daran, leider, Herr Doktor, die Okay, Dosierung. kein Problem. Ich werde mit Ihrem Hausarzt in Verbindung setzen. Kein Problem. Deswegen. Und abends nehme ich Atorvastatin. Atorvastatin, wie viel Milligramm? Auch daran erinnere mich nicht. Okay, Frau Pfeiffer, kein Problem. Haben Sie Allergie? Ich nehme auch Apfelmittel beim Verstopfen, Herr Doktor. Apfelmittel. Beim Diem. Ja, kein Medikament. Okay. Seit wann haben Sie Apfelmittel bekommen? Nein, wie gesagt, wenn ich Verstopfung habe, Ja. nehme ich, aber aktuell nicht, weil ich Durchfall habe. Sehr oft oder selten? Ja, kann, ja, nicht, ja, wie gesagt, im Wechsel Durchfall und Verstopfung. Wenn ich Verstopfung habe, nehme ich. Okay, ich verstehe. Okay. Haben Sie Allergien? Ja, Herr Doktor, ich bin allergisch gegen Kupfer. Kupfer? Kupfer. Kupfer. Kupfer. Ein Metall. Ja, Kupfer, ein Metall. Ich bekomme dann Juckreiz und Hautausschlag. Und okay. Gibt es noch haben Sie noch Unverträglichkeit gegen etwas? Ja, Sie Unverträglichkeit habe ich auch. Laktoseintoleranz. Ja, Laktosenverträglichkeit. Laktoseintoleranz haben Sie? Ja. Ja, ich bekomme Bauchschmerzen und Blähungen, Herr Doktor. Ja. Bauchschmerzen. Okay, Frau Farka, sind Sie schon voll geimpft, oder? Ja, Herr Doktor. Auch gegen Covid und Pneumokokk. Und jedes Jahr werde ich gegen Influenza geimpft. Okay, Influenza. Frau Pfeiffer, Gibt es noch? Ja, bitte, Herr in Doktor. der letzten Zeit haben Sie es noch gereist oder Nein, Herr Doktor. im Ausland oder anderen? Okay. Frau Pfeiffer, sind Sie schon in den Wechseljahren? Doktor, Seit wann ich haben bin Sie? 70. so circa 20 Jahren. 20 Jahren. Besuchen Sie regelmäßig Ihren Frauenarzt? Natürlich. Beziehungsweise Ihre Haar Ja, Frauenarzt. ich achte sehr darauf. Frau Pfeiffer, rauchen Sie? Nein, Herr Doktor, ich rauche nicht. Trinken Sie Alkohol? Ich trinke ja vielleicht etwa ein Viertel Wein Ein Wochenende. Ja, Wochenende, ein ja. Viertel Wein. Okay. Ja, Wochenende. Okay. Frau Pfeiffer, gibt es in Ihrer Familie wichtige Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Ja, Herr Doktor, es gibt. Mein Vater hatte Darmpolypen. Darmpolypen. Ja. Er ist vor 10 Jahren an einem Schlaganfall gestorben. Schlaganfall von 10 Jahren, Schlaganfall gestorben. Und Mutter, Ihre Mutter? Ja, meine Mutter hat Diabetes, Herr Doktor. Zuckerkrank. Lebt noch Ihre Mutter? Ja, zum Ja. Glück lebt. Gott sei Dank. Haben Sie Schwester, Nein, Geschwister? nein, Nein, nein, nein, ich bin nein. Einzelkind. Okay. Frau Pfeiffer, sind Sie verheiratet? Ja, Doktor, ich bin verheiratet. Wohnen Sie mit Ihrer Familie? Ja, mit meinem Mann lebe ich zusammen. Und haben Sie Kinder? Ich habe 2 Söhne. Ja, Kinder. Sind Sie gesund? Beide sind zum Ja. Glück gesund. Sehr gut. Frau Pfeiffer, was machen Sie beruflich? Zurzeit bin ich Rentnerin. Seit 5 Jahren bin ich Rentnerin. Früher war ich Lehrerin, Mathe und Deutsche. Deutschlehrerin. Mateler. Und Deutsch. Okay, Frau Pfeiffer, ich habe schon meinen kontrollieren und dann. Ja, Frau Pfeiffer, ich bin mit meinen Fragen fertig. Haben Sie noch Fragen bei mir? Habe ich Krebs, Herr Doktor? Es gibt Blut im Stuhl. Kann sein, kann es sein, dass ich Krebs habe? Frau Pfeiffer, ich gehe davon nicht aus. Ja, natürlich, als theoretisch kann es sein, aber ich gehe davon nicht aus. Meine Meinung, aus meiner Sicht, haben Sie eine Darmentzündung. Armen. Ja. Okay, ich hoffe. Ich Ich habe hoffe. einen Verdacht auf Darmentzündung. Aber Das klingt ein bisschen leichter als Krebs. ja, natürlich, aber wir sollen alle Möglichkeiten weiterführen. Erste werde ich Ihnen körperlich untersuchen. Und dann ein paar Blut für das Labor abnehmen. Und dann werde ich Bauchultraschall, gegebenenfalls eine CT veranlassen, dann können wir weiter darüber sprechen. Okay. Soll ich oder muss ich operiert werden? Wenn sollte sich Ihre Verdachtsdiagnose bestätigen? Ja, aktuell kann ich nicht genau sagen. Aktuell kann ich nicht das genau sagen. Aber ja, wir müssen ein paar Untersuchungen durchführen. Dann kann ich etwas sagen. Okay. Aktuell kann ich nicht sagen. Okay, danke, Herr Doktor. Danke. Ich warte auf Sie. Weitere Untersuchungen, wenn ich. Auf Wiedersehen, Frau Pfeiffer. Das war so was. Kling, kling. Ja, hallo, ich war hier. Guten Tag, mein Name ist Müller. Ich rufe aus dem Labor. Frau Riedel. Rida. Frau Riedel, Rida. Hämoglobinwerte 5,88. Sorry. 5,88 Gramm pro Deziliter. Frau Riedel, könnte Sie bitte Ihre Oberarztin diese Werte weiterleiten? Ja, vielen Dank, Frau Müller. Danke für die Information. Auf Wiedersehen. Tschüss. Okay, auf Wiedersehen. Ciao. Herzlich willkommen, Herr Özyuvalı. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Okay. Okay. Woher kommen Sie, Herr Özyurda? Ich komme aus der Türkei. Seit wann sind Sie in Deutschland? Circa 3 Jahren lebe ich in Deutschland. Was haben Sie bisher gemacht in Deutschland? Ja, bis jetzt habe ich in Deutschland einen Deutschkurs gemacht, B1, dann B2 und jetzt aktuell. Die deutsche Sprache haben Sie hier erst gelernt. Ja. Okay. Vorher habe ich nicht. Ja. Und seit 3 Jahren bin ich hier und aktuell ich bereite mich Fachsprachprüfung vor und Momentan sind Sie in Prüfung. ja und möchte ich wieder in Deutschland arbeiten. Okay, haben Sie Erfahrung? Ja, ich habe seit circa 10 Jahren, ich bin Urologe. Ich war in der Türkei als Urologe gearbeitet. Und wenn es möglich ist, wieder möchte ich hier als Urologe arbeiten. Okay. Warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Unwillkürlich, ganz politische Gründen, sollen wir nach Deutschland auswandern. Okay, verstehe. Ja, das ist nicht einfach. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet und haben Ihre wir. Frau, ist Ihre Frau auf Ärztin? Ja, meine Frau auch Ärztin. Ja. Hat sie schon Fachsprachprüfung bestanden? Leider nicht, noch nicht. Ich hoffe in Zukunft, vielleicht nächstes Jahr oder im Sommer. Wir warten auf einen Termin. Den Münster Bezirksregierung. Ja. Okay. Okay, was haben Sie heute für uns? Frau Obers, bevor ich meine Patienten vorstellte, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Gerade habe ich aus dem Labor von Frau Müller einen Anruf bekommen. Frau Müller hat mir gesagt, unsere Patientin, Frau Riedal, Hämoglobinwerte 5,88 Gramm pro Deziliter. Und diese Wert ist deutlich erniedrigt, Anämie entspricht. Entspricht Anämie. Ja, entspricht Anämie. Okay. Was ist normal Werte für Hämoglobin? Bei der Frauen zwischen 12 und 16. Bei Männern 13,5, 17,5. Okay. Was sind die Ursachen für Anämie? Anämie-Ursachen, Thalassämie, akute Blutung, Vitamin B12-Mangel, Folsäure-Mangel, chronische Erkrankung, Eisenmangel. Okay, welche Symptome erwarten Sie bei Anämie? Meistens Müdigkeit, Kopfschmerzen, bei Belastung, Dyspnoe, Schwindel, Tachykardie. Okay. Wie können Sie die Anämie behandeln? Beide schweren Fällen, Erythrozyttransfusion, Was bedeutet schweren Fällen? unter 7. Unter 7 Gramm pro Deziliter. Ja, unter 7 Gramm pro Liter. Hämoglobinwert. Okay. Noch andere Behandlung der Grunderkrankung und Eisen und B12 und Folsäure-Substitution Okay. können wir geben. Okay. Vielen Dank. Was haben Sie noch für uns? Ja, ich habe eine neue Patientin, es geht um Frau Hannelore Pfeiffer, 70, Frau Pfeiffer, 70 Jahre alt, und geboren am 6.11.1956, 75 Kilo und 1,75 Meter groß. Die stellte sich heute bei uns wegen linksseitige Unterbauchschmerzen vor. Die Schmerzen strahlen im mittleren Unterbauch aus. Ein Auslöserfaktor nicht bekannt. Die Schmerzen verschlechtern nach dem fettigen Essen und beim Sitzen lindern. Als Begleitsymptome Entschuldigung, hat sie das erste Mal diese Beschwerden? unter ähnliche Beschwerden habe ich nicht gefragt, hier, ähnliche, seit wann? Seit wann hat sie diese Schmerzen? Ja, seit zwei Wochen. Seit Seit 2 Wochen. 2 Wochen. Aber wissen Sie nicht, ob sie früher einige Beschwerden hat? Okay. Weiter. Die Schmerzintensität liegt bei 5 oder 6 von 10 auf einer Schmerzskala. Ja, und als Begleitsymptome, sie berichtet seit gestern dauernde Fieber, als 38,3 wurde gemessen, Seit 3 Tagen bald im Stuhlgang. Sie hat einen Hellrot bemerkt, Melena. Hämatokezie bemerkt. Seit 2 Tagen die Hat Beschwerden. sie andere, hat sie andere Beschwerden beim Stuhlgang? Durchfall oder Verstopfung? Sie berichtet über manchmal Verstopfung, manchmal Durchfall gehabt. Momentan? Momentan Vielleicht. seit 2 Tagen, sie beschreibt eine Verstopfung. Seit 3 Tagen. Seit Hat sie zwei Tagen. Verstopfung oder Durchfall? Seit 2 Tagen, ich habe Verstopfung. Ja, seit 2 Tagen Verstopfung. Ich habe Durchfall gehört seit 3 Tagen. Ja, Durchfall. Verstopfung Durchfall. önceki Atak'tı. Şimdi Durchfall var. Ja, okay. Ich schreibe Wann Verstopfung, ja, Durchfall. hatte sie letzte Mal Verstopfung, wissen Sie? Ja, ich habe das notiert. Letzte Beschwerde war Verstopfung. Hm, ja, okay. Dann für Sie seit 2 Tagen hat sie Verstopfung. Okay. Durchfall. Ja, seit 2 Tagen hat sie klagt über Durchfall. Und ja. Bei der vegetativen Anamnese seit gestern, nee, als Begleitsymptome, seit gestern hatte sie circa 10 Mal beim Wasserlassen gegangen und er hat einen Paracetamol eingenommen. Das hat geholfen. Sie hat 10 Mal zum Wasserlassen Ja. auf die Toilette. Gehen. Sie ist 10 Mal zum Wasserlassen auf die Toilette gegangen. Ich habe Ja. es nicht verstanden. Ja. Wie viel Urin hatten Sie? Hat sie? Hatte sie? Ich habe nicht gefragt. Sie hat Klein. Polyküsie, aber wir wissen nicht, wie viel Urin sie hat. Ja. Ja, leider die Frage hat mir nicht eingefallen, deswegen habe ich nicht gefragt, ja. Okay. Ja, der Prüfer, die Prüfer ist sehr, sehr streng. Deswegen, sie fangen alle Fehler. Ja, leider, die Frage hat mir nicht eingefallen, deswegen habe ich nicht gefragt, aber soll ich die Frage sofort lernen? Okay, als Natürlich. Vorerkrankung, ergaben sich seit 15 Jahren arterielle Hypertonie. Seit 5 Jahren Hypercholesterinämie und Herzrhythmusstörung. Und als Voroperationen erwähnte sie vor 24 Jahren, würde bei Ihnen einen Würde bei ihr. würde bei ihr Gebärmutterentfernung durchgeführt, Oophorektomie oder Oophorektomie, Hysterektomie. Hysterektomie durchgeführt. Das war komplikationslos. Mit 18. Lebensjahr würde bei ihr einen Appendektomie durchgeführt. Medikamentanamnese ergab sich ein Nebivolol, die Dosierung unbekannt, Ramipril 5 Milligramm, Atorvastatin, die Dosierung unbekannt und ab und zu Abführmittel. Okay, Nebivolol nimmt sie gegen Herzrhythmusstörungen. Oder nur gegen Bluthochdruck. Denke wegen Herzrhythmusstörung. Aber habe auch diese Frage nicht gefragt. Ja. Ramipril gegen arterielle Ja, Hypertonie. sie hat nur gesagt, dass sie eine Herzrhythmusstörung hat. Aber welche Herzrhythmusstörungen sie hat, hat sie nicht erwähnt. Ja, sie nimmt keine Markumar oder andere Medikamente ein. Ja? Ja, nur der Patient Nebivolol und Ramipril gesagt gegen arterielle Hypertonie und Herzrhythmusstörung und noch eine Atorvastatin Okay. gegen Hypercholesterinämie. Okay. Weiter. Er hat eine Kupferallergie, reagiert Pyritus und Erythem. Was Sie ist Kupfer? Leider, ich weiß es nicht, habe nicht gefragt. Aber die Patientin hat erklärt, was das ist, ja? Die Patientin hat gesagt, ein Metall ist Ja. Kupfer, aber ich weiß es nicht, was ist Kupfer? Habe ich erstmal gehört, Kupfer. Ja, okay. Und in der letzten Zeit nicht gereist und voll geimpft. Nikotinkonsum würde verneint, Alkoholkonsum am Wochenende ein Viertel Flasche Wein wurde bejaht. Und bei der Familienanamnese, der Vater hatte Darmpolypen und wegen einem Schlaganfall verstorben. Der Mutter lebt noch und leidet an Diabetes mellitus. Keine Geschwister. Bei der Sozialanamnese, sie ist aktuell Rentnerin, früher war Mathelehrerin. Sie hat zwei Mathelehrerin. Mathe- und Deutschlehrerin. Sie hat zwei Kinder, beide sind gesund. Okay, was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf Divertikulitis. Was ist Divertikulitis? Was bedeutet Divertikulitis? Ja, Divertikulitis, eine lokalisierte Darmentzündung. Divertikel Entzündung nennt Divertikulitis. Okay, was ist die Vertikal? Divertikel ist, hocam bunu çalışmadım. Ausstülpung, Ausstülpung. Dickdarmwand. Ausstülpung. Wand D'ydi galiba o da. Ausstülpung D'ya. Dickdarmwand. Der Diktam und Yani kalın bağırsak duvarının dışarı doğru çıkıntı yapması. bu Ausstülpung. şey yok hocam ya bende divertikül notları yok ben bulabildiğim kadar çıkarabildiğim kadarıyla Çetin hocam zaten bu divertikül vakasını başka bir yerden alıp oynadı galiba. Bu yani ben de şey bulamadım daha doğrudaki sadece divertikül vakası değil. şöyle Ya sadece da değişti bilmiyorum. iki sayfalık bir şey var buna dair Okay. Ben de notu bulamadım da hocam. Sadece Telegram grubunda bir divertikül şeyine denk geldim. O da herhalde Evet eski bir hocam, vaka. ben de orada Onu şey yaptım. O yüzden biraz karıştı. evet. Yok çok yani divertikül vakası zaten çeşitli şekillerde olabilir. Düsseldorf'ta oynanan divertikül vakası çok sade ve şey bir vakaydı. O yüzden sorun değil yani. Hani üzerinde konuşmak için daha çok Şey fırsat yaparlar mı veriyorum bu hocam? vakayı. Klinik bilgi olarak sorularlar mı ya? Ben hakikaten bunda normal ağrı şeyi ama zorlandım, hani şey yok, çok bilgi yok şeyde. Hani alışmışım ya sizin bilgilendirmelerin notun arkasında şu şudur bu budur falan, şimdi öyle bir şey yok. Evet, divertikül benim sınavımdan bir hafta önce falan filan ortaya çıktığı için yani birkaç hafta önce ben onun dair ayrı bir not hazırlamamıştım ama bence divertikül hiç korkulacak bir vaka değil. Gastrointestinal sistemle ilgili Düsseldorf'ta bir sürü vaka var. Evet, Oradan yola çıkarak onların soruları muhtemelen şey yapıyor. benzer ama divertiküle dair birkaç kent lise şeyi bilmeniz lazım. Yani divertikül ne Kesinlikle. demek? Divertikülitis ne demek? Hani bunu bilmeniz lazım. Ayırıcı tanı ile ilgili birkaç bir şey bilmeniz lazım. Neyse şimdi ben soruyorum zaten. Tamam. Evet hocam. Divertikülitis ne? Entzündung der Divertikel ne? Ausstülpung der Dickdarmswand. Dickdarmwand. Okay. Es gibt auch eine Divertikulose. Was bedeutet Divertikulose? Divertiklose ist ein Ausstülpung auf der Dickdarmwand. Harika. Ja. Wunderbar. Das bedeutet Divertikel, aber ich sage Divertikulose. Divertikulose bedeutet zahlreiche Divertikel. Yani çok sayıda divertikül olmasına Divertikulose Divertikulose. deniliyor. Okay. Okay. Wofür spricht Divertikulitis? Bei diesem Fall. Dieser Falle. Diesem Fall. Linksseitige Unterbauchschmerzen im mittleren Unterbauch ist typisch, und Verstopfung und Durchfallattacken und Blut beim Stuhlgang, Hämatochezien, frisch Blut. Und Fieber aktuell, bei der aktuellen Anamnese Fieber. Sprechen Ja, für was? bei der Vater Darmpolypen auch. Okay. Klagt sie über Gewichtsabnahme oder Appetitveränderungen? Bei dieser Anamnese oder allgemein? Ja, während des Anamnese haben Sie diese Ja. Fragen gestellt? Habe Appetitfragen gestellt, aber die Patientin hatte gesagt, seit 2 Tagen kein Appetit mehr, aber keine Gewichtsveränderung bemerkt in der Okay. letzten Zeit. Die Patient hatte keine Gewichtsveränderung bemerkt. Okay, super. Und ich habe den Verdacht auf Divertilosis. Ja, was ist Ihre oder welche Differentialdiagnose kommen in Frage? Als differenziell diagnostisch kommen Appendicitis und Morbus Crohn in Betracht. Morbus Crohn. Ja, Morbus Crohn. Ja, differenziell-diagnostisch, ja, gibt es viele Krankheiten. Kolonkarzinom, Morbus Crohn, Appendicitis, Ovarial Pathologie, Overtorsion oder Pyelonephritis, Blasenentzündung. Gibt es viele differenzielle Diagnose, aber meine Hat Appendicitis. sie Beschwerden über Miktion? Ja, die Patient hat schwere Beschwerde. Warum hat sie Die Divertikulitis, Patientin Miktion Beschwerden verursachen? hat ja, die Verursacht einen Fistel. oder möglicherweise kolorektal, kolovaginal, kolo anal fistel verursacht werden, ja. Könnte sein. Kann sie eine Fistel wegen Divertikulitis haben? Ja, kann sein. Bei der diese Warum Pastel. denken Sie daran? Welche Beschwerden denken Sie daran? Ja, seit gestern die Patient ist circa über 10 Mal auf die Toilette gegangen. Ja, und bei der Deswegen. Vorerkrankungsanamnese, was hat sie gesagt? Der Vorerkrankungsanamnese, ja, arterielle Hypertonie, Herzrhythmusstörung, öfter habe ich nicht notiert, aber Öfter? öfter, Blasenentzündung. Hat öfter, sie eine? ja. Ich habe nicht. Vielleicht hat sie schon lange Zeit ähnliche Beschwerden? Öfter Blasenentzündung, aber ja, ich habe nicht im List meine Schreiben. Okay. Welche weitere Diagnostik möchten Sie durchführen? Ja, ich werde als erstes eine körperliche Untersuchung durchführen, dann Blut für Labor abnehmen. Bei der Labor Niere und Leberwerte, Entzündungswerte, CAP und Prokalzitonin und ja, Urinstatus und Urinkultur überprüfen und einen Röntgen Bauch durchführen und Bauchultraschall auch möchte ich durchführen und gegebenenfalls ein CT-Abdomen veranlasst. Haben Sie schon eine Bauchultraschall gemacht? Haben Sie schon Bauchultraschall haben Sie genannt? Bauchultraschall? Hı. Ya, Söyledim o mi batım ultrasonu yapacağım diye? Söylemedin sanki röntgenle başladı. söyledim hocam ya, Öyle bauch ultrasound dedim. He, bauch mi? Hı. Ha, ultrasound, ondan söylediniz. Ha, gegebenenfalls tamam. aynı CT ferahlansın dedim hocam. Okay. Okay. Ben de şey yaptınız mı anladım. Aynı bahse ist akute faz. Bei der akuten Phase, die akute Koloskopie ist kontraindiziert. Deswegen, Kontrol ja, indiziert. kontraindiziert und deswegen möchte ich nicht, schreibe ich nicht. Und Okay. Wie können Sie die Patienten behandeln? als initial Therapie auf jeden Fall möchte ich diese Patienten stationär aufnehmen. Und dann Flüssigkeit vor und Elektrolytsubstitution vor und Analgesik und Antibiotik und Analgesik und Antipyretikum, Analgetikum und Antispasmolytikum möchte ich geben und dann leichte Kost, Flüssigkeit, Ernährung und gegebenenfalls eine Antibiotikum. Ich gerne. Möchten Sie einen Konsil Ja, eine allgemein chirurgische Konsil anfordern. anfordern? Okay. Vielen Und Dank, Herr Özyuvalı. Haben Sie noch Fragen an mich? danke, danke Ihnen, Herr Oberarzt. Ich muss diese Thema wieder wollen. Ja, natürlich, aber sie haben es schon gut gemacht. Sie haben, obwohl sie nicht so viel Note haben, ja. Okay. İbrahim Bey'di galiba sıradaki. Tamam. O da. İbrahim Bey burada mı? Bir saniye, buradayım. Şey açamadım. Gel, buradayım ama. Tamam, ben bir 10 saniyeye geliyorum İbrahim Hocam. Burada bekliyorum. Hocam Ekrem abi. bu divertikül konusunda notu olan varsa paylaşabilir mi? Buyurun hocam. Bakalım hocam, bizde de yok, elimizde de. Ben bir iki bakayım Telegram'a, Telegram'da paylaşayım. ben şeyi buldum abla. Ben de sunduğum vaka, o da herhalde eski bir vaka. 2019 yazıyor artık. Hangi eyaletin şeyiyse. Ulrike Dolmen diye biri var şeyde. Düsseldorf'un Danish'in ana büyük grubun şeyinde data kısmında, dosyalar Bunu Danış aslında yazdı da bir yerlere, değil mi? Sanki öyle kısmında. Ulrike hatırlıyorum. Dolmen diye biri var. Ha, ben grubun data kısmını şey yaptım, arama yapınca divertikül yazınca şey geldi. Bir önceki şey yaptığım vaka Yok geldi yok. de. Word dosyasını atmışlar. Tamam Yani abi. daha önce galiba Zülal hocam mıydı paylaşmıştı ama sadece şey hani böyle bir şu terapi merafi kısmını içeren ama hani mesela şey yok. Divertikül tanımı vesaire onlar yok. Eğer varsa elinde kaynak olan. Ben Ekrem bende birkaç tane vardı sanki, atmış olmam lazım sizlere ama tekrardan bir atarım. Tamam? Sümeyre hocam sizin attığınız bende var ben göndereyim Ekrem abiye. Olur. Gruba gönderin hocam. Diğerleri de görüyor Ha, olsun. tabii, pardon. Gruba göndereyim. Çünkü bir tane o divertikül ilk çıktığında birkaç kişi bilgi toparlamıştı. Bazıları kentlise ile ilgili olabilecek soruları da yazmıştı. Güzel bir nottu bence. Ben bir tek onu okumuştum herhalde. Öyle. İbrahim hocam buyurun. Ja. Guten Tag, mein Name ist Aktenar. Heute habe ich eine neue Patientin gesehen. Haben Sie kurze Zeit für mich, Frau Ja, Oberarzt? böyle bitte schon. Bevor wir anfangen, möchte ich Ihnen noch etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Frau Pfeiffer einen Hämoglobin von 5,88 Gramm pro Deziliter. Sind Sie sicher, ob der Name der Patientin Pfeiffer ist? Pfeiffer, ja. Hannelore Pfeiffer. Das ist Frau. der Patientin, die Anamnese geschrieben wurde. Aber Laborwerte hat andere Patienten. Ja, Entschuldigung. Ne o? Bir saniye. Riedel, o da. Riedel, Entschuldigung. Das Herr Riedel. Das Herr Riedel, einen Hämoglobinwert von 5,88 Gramm Deziliter. Dieser Wert ist deutlich erniedrigt und entspricht einer Anämie. Jetzt berichtete ich über den Fall meiner Patienten. Ja. Es geht um Hanne Lore Pfeiffer. Sie ist 70 Jahre alt. Am 16.11.1956 und 1,75 Meter groß. Die Patientin kommt wegen seit 2 Wochen Bauchschmerzen links. Die Schmerzen sind langsam aufgetreten und haben einen drückenden Charakter. Die Schmerzintensität liegt bei 5 bis 6 von 10 auf der NRS. Die Patienten erwähnt, dass die Schmerzen in der Mitte des Unterbauchs ausstrahlen. Als verstärkende Faktoren ist es nach fettigem Essen und lindernde Faktoren ist beim Sitzen. Zusätzlich Patienten erwähnt die Patienten, dass sie seit gestern Fieber hat. Ihre Temperatur war gestern Abend 38,4 im Axillär. Und begleitend hat sie Durchfall, Polylactic Inappetenz, vegetativ-anamnestisch ist unauffällig bis auf chronische Zystitis. Als Vorerkrankungen, sie hat seit 15 Jahren arterielle Hypertonie und seit 5 Jahren Herzrhythmusstörungen und Hyperlipidämie. Medikamentose nimmt sie Nebivolol unklare Dosierung, Ramipril 5 Milligramm, Atorvastatin auch unklare Dosierung und gegebenenfalls Adpurmitel ein. Operativ anamnestisch gibt es Hysterektomie und Appendektomie. Unser Patienten hat Kupferallergie und Laktoseintoleranz mit Bauchschmerzen und Blähungen. Noxianamnestisch ist unauffällig, aber manchmal trinken Alkohol, ich weiß nicht. Sozialanamnestisch, sie ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann, hat zwei gesunde Söhne. Sie ist Rentnerin früher, aber jetzt ist sie ist Rentnerin, aber früher arbeitet als deutsche und Mathelehrerin. Familienanamnestisch, er gab, dass ihr Vater an Darmpolypen leidet und er ist am Schlaganfall gestorben. Ihr Mutter hat Diabetes mellitus und lebt noch. Die anamnestischen Angaben deuten am ersten auf eine Divertikulitis hin. Dafür sprechen linksseitige Unterbauchschmerzen, Fieber, Durchfall und Verstopfung wechseln. Ihre Eltern um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst körperliche Untersuchungen durchführen. Die Das ist Vitamine. Ihre Differentialdiagnose. Differentialdiagnose kommen Pyelonephritis und Kolonkarzinom in Betracht. Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, die Vitalparameter überwachen, das Blut für das Labor abnehmen. Im Labor würde ich Blutbildentzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, Urinstatus, Urinkultur kontrollieren lassen. Anschließend werde ich eine Sonografie veranlassen. Gegebenenfalls würde ich gerne unklare klinische Befunden mit unklarer klinischer Befunden Abdomen-CT veranlassen. Ja. Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, plane ich die nächste Maßnahmen. Zuerst würde ich die Patienten Stationär aufnehmen und dann Nahrungsabkarenz, Flüssigkeitszufuhr, Antibiotika, Analgetika, eventuell Spasmolytika veranlassen werden. Okay. Das war's, ich glaube. Okay. Vielen Dank. İbrahim Hocam, sunum yaparken bazı gramatik hatalar vardı. Mesela işte babası şu an vefat etmiş ama defata lidet an polip dediniz. Defata lidet an polip oluyor. Ya da ze ist momentan rentnerin Lehrerin, Mathe Lehrerin, Deutsche Lehrerin gearbeitet. Mesela arbeitet dediniz. Böyle hani küçük küçük gramatik hatalar vardı yaparken. Hani onun dışında böyle belirgin hani bir hata yoktu. Sonra kronişe sistitis dediniz ama kroniş olup olmadığını açıkçası bilmiyoruz. Son zamanlarda sık oldu dedi ama ne kadar zaman olduğunu bilmiyoruz. O yüzden kronişe demek yerine rezidivirin de demek daha uygun olabilir. Öyle yazmışım da niye çok defalarca tekrarlamış? Ha, rezidivirin de tamam, kroniş değil de. Kroniş olunca süresini en azından biliyor oluyoruz ya, şu an rezidivirin de diye var. Anam mesela bu hastayı sunarken işte Durfal dediniz ya, begleitet hat sie Durfal seit 3 Tagen aber sie klagt über Wechsel zwischen Durchfall und Verstopfung seit 2 Jahren gibi. Hani bunu özellikle bu vakada belirtmek iyi olabilir. En sonunda Ferdah diagnozunuzu söyleyince orada Dönüşümlü mü belirttiniz. söylemişti Çetin Hocam? Dönüşümlü mü demişti kabızlık ishali? Ha, Öyle. dönüşümlüydü Tamam. ama Tamam. son günlerde Nasıl, düzelemiş. bir kez daha söyler misin hocam, Sümer Hocam onu? Evet. Ziklet Çetin Uber. Hocam son 2 yıldır Durfal ve Verstopfung dönüşümlü olduğunu söyledi ama son 3 gündür ya da 2 gündür Durfal olduğunu söyledi. Siz de mesela Begleitet'te söylerken hani bu divertikül vakası için önemli bir şey ya, o yüzden söylenilebilir diyorum. Söylenilmemesi de büyük hata değil tabii ki. Sadece dikkati çekmek için söyledim. Mesela ben olsam şöyle söylerdim. Begleitet klagt sie über, klagt sie seit 3 Tagen über Durfal. Aber normalerweise hat sie seit 2 Jahren Wechsel zwischen Durchfall und Verstopfung gibi. Sonra tabii Durchfall'in özelliğini de açıklamak lazım. Der Stuhl sieht hellrot aus. O da hematokezia şeklinde de söyleyebilirsiniz direkt. Öyle. Tamam. Ağzına sağlık hocam. Toparlamak zor oluyor yani biraz ama inşallah olacak. Ya inşallah İbrahim Hocam, daha bu 3. yapışınız mı ne? Yani bence oldukça iyi yapıyorsunuz. Hiç endişelenmenize gerek yok. Yaptıkça yaptıkça Hocam gelişecek. maşallah var. O danışın grubunda falan da çok iyi İbrahim Hocam. Hiç o konuda şey olmasın ya, tereddüt olmasın. İşte Toparlamak biraz zor oluyor hocam da. Allah razı olsun. Ağzınıza, emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Hocam ben son olarak şey söylemek istiyorum. Mesela bunda backlight semptomlar falan çok şeydi. Vegetatif ve backlight'i bunun karışıktı. Hangisini backlight, hangisini? Hani eş zamanlı Valla ben için. divertikülle ilişkili olabilecek her şeyi Baglite'de söylerdim. Mesela Baglite Klaxi, Üba, Durfal, Hematokezya, Pollak Üzüri, Fiba, Inapatens. Hani bunu Evet. burada söylerdim. Hepsini, hiç bunları vegetatife değil, direkt bunları backlight'te söylemek lazım. Çünkü şikayetin içinde zaten. Hani Evet, eş şikayetin. zamanlı olarak ortaya çıkmış bu şikayetle ilişkili. Bu hastanın bir uykusuzluğu vardı Ekrem abi. Onu geçmiştim ben. Hani belki onu Belki uykusuzluğu vegetatife evet şeyde söylerdim. söylerdiniz. Yani uzun zamandır devam eden ara ara baldriyan aldığı şey vardı. Yani uykusuz söylemediğim için baldriyanı söylemedim artık. Yani Vallahi hiç onları duymadım bile. yok yok şeyden Söylememiş zaten. vegetatif de o soruyu bana yönelmeyince ilaçlarda da onu söylemedim. Şimdi ben divertikülü kendim nasıl yapmayı planlıyordum. Hani nasıl yapmıştım son zamanlarda çalışırken. Dediğim gibi divertikülden çok korkmaya bence gerek yok. Çünkü diğer gastrointestinal sistem anamneziyle aynı aslında yani. Ağrı ile geliyor. Bir ağrı anamnezini nasıl yapıyorsak aynen soruyoruz. Yani wo haben Sie diese Schmerzen, seit wann haben Sie diese Schmerzen, sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten, gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen, vielleicht haben Sie sich am Bauch verletzt gibi bunu soruyorum. Ya da haben Sie eine bestimmte oder besondere Essen gegessen gibi. Ondan sonra sind die Schmerzen dauerhafter oder gehen Sie wieder weg? Ist es das erste Mal oder hatten Sie schon früher Symptome? Mesela bu vaka için bu çok önemliydi, değil mi? Çünkü hani Blasenentzündung'dan falan filan bahsediyor. Bu uzun süredir bu şikayetleri olsun ki yani bunlar olabilsin. Tabii bunu başlangıçta anlama şansımız yok ama sona gidince o sorunun önemli olduğunu görüyoruz. Ama tüm vaka için önemli yani bu ilk kez olan bir şey mi? Önceden de var mıydı diye. Bunu o yüzden sormak lazım. Tabii bu önceden de varsa o zaman Deswegen waren Sie schon beim Hausarzt sorabilirsiniz. Sonra können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala? Strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt oder gibt es etwas, das die Schmerzen lindert? Bakın ağrı ile ilgili bir sürü soru sordum ve burada temel semptom ağrı olduğu için onunla ilgili her şeyi de sorabilirsiniz. Çok da güzel olur. Bir sürü de soru sormuş olursunuz. Sonra bu gastrointestinal sistem olduğu için ne yapıyorduk? Übelkeit, Erbrechen, Stuhlgang problemi, Wasserlassen problemi her birini burada soruyorduk. İşte ist Ihnen übel, haben Sie schon Erbrechen? Erbrechen İşte übel diyor, zaytvan diyorsun. Erbrechen var diyor. Wie sah das Erbrechen aus? Yani ne var diyorsa onu derinleştiriyorum. Derinleştirmek ne demek? Onunla ilgili birkaç soru soruyorum. Önemli olabilecek. Ondan sonra haben Sie Probleme beim Stuhlgang? İşte burada hasta ne dedi? İşte 3 gündür Durchfall var. O zaman wie oft müssen Sie zum Stuhlgang täglich? Bu önemli. Kaç kere Durchfall var? Ondan sonra wie sah der Stuhl aus? Hani nasıl görünüyor? Gibt es Blut im Stuhl? Hani bunları söylemeniz lazım. Ya da Welche Farbe oder Konsistanz hat der Stuhl? Gibi. Yani ne kadar sıklıkta oluyor? İşte Stuhl'un rengi ve kıvamı nasıl? İçerisinde kan var mı? Hani bunları sormamız gerekiyor. Bir Stuhlgang problemim var diyorsa. Mesela bu hasta dedi ya, Zivişin'im işte var. Durfa ile Verstopfung arasında bir değişim var diye sordu. Böyle olduğunda işte momentan haben Sie Durfall oder Verstopfung diye sorabilirsiniz. O başlangıçta söylemezse. Mesela Durfall'i var dedi. Bence Verstopfung'un da ne zaman olduğunu sormak iyi olabilir. Çünkü genelde bir Verstopfung fazından sonra böyle bir şey ortaya çıkıyor. Urzakası Verstopfung oluyor. İşte bu divertikülü tetikleyicisi Verstopfung oluyor. İşte seit 3 Tagen Durchfall. Vor dem Durchfall hatten Sie Verstopfung gibi mesela sorulabilir belki. Zwischen var diyorsa bir hasta. Hani Durchfall'inden önce de şeyiniz mi vardı? İşte Verstopfung'unuz mu vardı diye sorulabilir. Bu hasta özelinde yani normalde benim Stuhlgang problemi var diyen adama İşte illa Bunlar arasında bir değişim var mı? En son ne zaman Verstopfunktunuz? En son ne zaman Durchfahrdienst gibi bir şey sormaya gerek yok da. Bu hasta bizi bir Wechsel olduğunu söylüyor. Wechsel olduğunu söyleyince en son ne zaman da Verstopfung var diye sorulabilir. Çünkü bu Wechsel bazı vakalara spesifik. İşte divertiküle spesifik, kolon karsinoma spesifik, bir de Reisderm sendroma spesifik. O yüzden hani burada sorulabilir diye düşünüyorum. Sonra Vasalas'ın problemi. Wie ist es mit dem Vasalas'ın? Alles ist in Ordnung hani diye sordunuz. Diyelim ki bir şey söyledi. O zaman bunu da ayrıntılandıracaksınız. İşte çok sık gidiyorum dedi. Çok sık gidiyor ama az ürün varsa poliküzürü diyoruz. Ama çok da ürünü varsa poliürü diyoruz. Aa, poliürü bazı hastalıklara spesifik sadece değil mi? Diyabetes mellitus gibi. O yüzden bunları sormamız gerekiyor. Wie viel ürün haben Sie? Wie sonst? O da mehr als sonst? Weniger als sonst? Normal mi? Daha fazla mı? Az mı? Hani bunu soruyoruz. Ondan sonra müssen Sie in der Nacht auf Zum Wasserlassen, hani Nikturis'te var mı yok mu bunu soruyoruz. Zaten kendisi söyledi işte Brennende Gefühl, Schmerz beim Wasserlassen. Hani bunu sordu. Werhefarbe, Hattea, ürin bu da önemli olabilir. Çünkü eğer bir füstül varsa şeyin rengi değişmiş de olabilir değil mi? Ürünün rengi. Ona gibt es Blut im Urin. Yani bir yerde problemim var diyorsa orayı derinleştiriyoruz. Gastrointestinal sistem böyle. Tabii böyle olunca gastrointestinal sistemde işte HAP 5 verdiği öğrenirken bile bir sürü soru sormuş oluyorsunuz. O da biraz vakit alıyor gibi oluyor. Ama vegetatif anamnezdeki önemli bir kısmı da geçirmiş oluyorsunuz yani hani bitirmiş oluyorsunuz. Tabii bir en zündünk düşündüğünüz için haben Sie Fieber, işte Fieber var diyorsam was haben Sie haben Sie das Fieber gemessen? Wie hoch war das? Gibi bunları soruyorsunuz. Ondan sonra vegetatif anamneze. Schüttelfrost, Nachschweiß, Kaispeis. Bakın bunları her seferinde söylüyorum ki unutulmasın diye. Yani HAP 5 verdiği kafamda bitirdim. Vegetatif anamnezi sunarken ne yapıyordum? FIBA, Schüttelfrost, Nachschweiß, Kaispeis, Schweiß, Ausdruck. FIBA'yı önceden sordum. Geri kalanı soruyorum. Ondan sonra ne vardı? Apatit, Gewicht, Schlaf. Sonra bunları soruyorum. Wie ist Ihre Appetit? Haben Sie Lästezeit Gewicht abgenommen? Ungewollt Gewicht abgenommen oder zugenommen? Können Sie gut schlafen? Yani bunu da şekillendirebilirsiniz işte. 2 haftadır ağrım var diyor. Ich vermute, dass Sie vegan schmerzen vielleicht können Sie nicht gut schlafen şeklinde de sorabilirsiniz. Ama hani kendinize nasıl kolay geliyorsa. Apatit, Gewicht, Schlaf bunları sorduğunuz sonra kalp ve lungen leiden sie unter. Brustschmerzen, Engegefühl, Herzrasen, Lymphnot bunu da sordunuz. Zaten diğerlerini ne yapmıştım? Gastrointestinal sistemli olanları HAP5 verdi de sormuştum. Geçiyorum. Yani bu 70 yaşında kadın hasta. Ama yine de işte Bauchschmerzen, Unterbauchschmerzen. O yüzden ginekolojik anamneze burada önemli olabilir. Yine de sorabilirsiniz yani işte ben ginekolojik anamnezi ve vegetatif anamneze ile birlikte soruyordum o yüzden hani burada soruyorum wann, ya ich vermute dass sie schon in Wechseljahren sind ben bunu söylüyordum yani kadın 70 yaşında wann hatten sie das letzte Mal die Monatsblutung diye başlayınca ilk böyle bir tuhaf olabiliyorlar aslında soruda bir yanlışlık yok çünkü bu soru herkese sorulabilecek bir soru. O yüzden ben bunu soruyordum zaten. Yani veksel yeri olan adama da sorulabilir. Şu an Monats Blutung olana da sorulabilir. Ama yine de hani yaşından dolayı bunun farkında olduğumu belli ediyordum. Ich vermute, dass Sie schon im Wechseljahren sind. Aber wann hatten Sie das letzte Mal die Monatsblutung? İşte gehen Sie regelmäßig zum Frauenarzt. Alles in Ordnung gibi hani burada sorulabilir. Mesela ben bunun ayrıcı tanı olabileceğini düşündüğüm ginekolojik hastalıkların ayrıcı tanı olabileceğini düşündüğüm vakalarda şeyi de sorardım. Haben Sie in letzter Zeit ungewollte Auswurf, vaginale Auswurf, o da Schmerzen beim Geschlechtsverkehr bemerkt. Hani alışık olmadığınız bir akıntı, hani vaginal akıntı ya da işte ilişki sırasında ağrı fark ettiniz mi diye hani bunu soruyordum. Bu kadın doğumla ilgili olabilecek hastalıkların ayrıcı tanı olabileceğini düşündüğüm vakalarda sormanız şart değil. Çoğu zaman ben de ayrıcı tanı olarak hiç tanımlamıyordum ama soruyordum. Öyle. Sonra zaten klasik işte. Basamak basamak diğerlerini soruyoruz. Burada şunu da öğrenmiş oluyorsunuz. Mesela bu hasta için. Bu hasta zaten ne olmuş? Gebamutası uzaklaştırılmış. Bir operasyonu o sırada öğrenmiş oluyorsunuz. Yani ginekolog işi anamnezesini yaparken. Öyle. Sorularla ilgili böyleydi. Reaksiyonlarla ilgili tabii bu vaka Düsseldorf'ta çok Sümer oynanmadı ya. hocam, çok özür diliyorum, bölüyorum da. Ausvurf mu, Ausfluss mu hocam? Ausvurf dedim ya. Ausfluss. Ausvurf mu dedim? Evet. Ausfluss. Tabii ki Ha, Ausfluss. Fluss Yanlış. değil mi o? Tamam Evet, tamam. Ausfluss. Akıntı Tamam. demek. Tamam hocam. Kusura bakmayın, yanlış söylemişim. Tamam. Estağfurullah. Ben de hani ya, o anlamda kullanılıyor mu diye baktım da. Yok yok. Tamam, Ausfluss. Evet. Evet, şimdi bu Düsseldorf'ta dediğim gibi çok oynanmış bir vaka değil. Yani benim sınavımdan önce bir kere çıkmıştı sadece. Benim sınavımdan sonra da ama çıkmış galiba, birkaç kere duydum. O yüzden reaksiyonları ile ilgili hani böyle ne reaksiyonları var yok açıkçası çok bilmiyorum. Çesim Hocam, siz burada hangi reaksiyonları yapmıştınız? Benimkiler şey oldu. Ben yani vaka sıkıntı kompleks olunca sonda sadece şeyleri sordum. İşte burada kalmam gerekiyor mu Operasyon gibi. olmam gerekiyor mu falan Onları filan. sordum. Yoksa bendeki Hocam, kanser reaksiyon yok. kanser miyim diye sordunuz bir de hocam. Hadi Kanser. kanseri sordum ha. Yani en sonunda sadece onları sordum. Şimdi Hocam mesela kanser Çetin Hoca'nın hayatı reaksiyon ya. Gerek yok ekstra. kanser hani reaksiyonunda ne yapıyordu? İki seçeneğimiz var. Yani kanseri diferansiyel tanı olarak düşünürsek nasıl reaksiyon verelim? Düşünmüyorsak nasıl reaksiyon verelim? Yani şimdi bu 70 yaşında kadın hasta. Bauch şimertisini var. Bir de hematokezyası var. Bir de ayrıca tanıda ben kolon karsinomu düşüneceğim, değil mi? Çok ya, büyük bir ihtimal aslında var yani, olma ihtimal. O zaman ya İfeşte ihre angst, Das könnte sein diyebilirsiniz. Aber wir werden alle notwendige Untersuchung durchführen, das abzuklären, hani diyebilirsiniz. Böyle bir hastada. Ama hani Krebs'i zaten düşünmüyorsanız bu hasta için bu çok uygun olmaz, dediğim gibi. Yani çünkü bu olabilme ihtimali yüksek olan bir hasta. O zaman ja, ich verstehe Ihre Angst, aber ich gehe nicht davon aus, weil Ihre Beschwerden nicht zu einem Krebs passen, aber wir werden weitere Untersuchungen durchführen, um das abzuklären gibi diyebilirsiniz. Ama bu hasta için dediğim gibi ilki daha uygun olur. Operasyon olacak mı, olmayacak mı diyen hasta için de hani şimdi bunun operasyon olma ihtimali de var. Sadece bu vaka özelinde demiyorum yani. Ben kendi kendime şey belirlemiştim. Operasyon ihtimali yüksek olan için nasıl söyleyeyim, operasyon ihtimali çok düşük olan için nasıl söyleyeyim diye reaksiyon belirlemiştim diye hatırlıyorum çalışma sürecinde. Mesela operasyon ihtimali olan için hani ne söyleyebilirim? Şu an hatırlamıyorum ben ne söylüyordum diye ama. Momentan weiß ich nicht genau, ob sie eine Operation braucht, aber machen Sie sich keine Sorge, wenn nötig, haben wir hier eine sehr erfahrene Team gibi bir şey. Yani onu rahatlatmak için. Momentan şu an tam olarak bilmiyorum sizin operasyona ihtiyacınız olup olmadığını. İşte şu da denilebilir. Wir werden nach der Untersuchung Entscheidung treffen, ob sie operiert wird. Yani operasyon olup olmayacağınıza muayeneden sonra karar vereceğiz. Aber machen Sie sich keine Sorge, wo nötig, haben wir hier eine sehr erfahrenes Team. Yani hastayı rahatlatmak için. Eğer ihtiyacınız olursa da endişelenmeyin. Biz burada çok tecrübeli bir time sahibiz denilebilir. Ama operasyonu zaten hiç düşünmediğim için de şöyle diyordum. Momentan weiß ich nicht genau, ob sie operasyon brauchen. Yok, bunu burada demiyordum, pardon. Ja, ich denke nicht davon aus, dass sie eine Operation braucht. Wir können ihre Beschwerden medikamentös behandeln, diyordum direkt yani. Hani Ben sizin bir operasyona ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Biz sizin şikayetlerinizi işte ilaçla tedavi edebiliriz gibi hani yanıt veriyordum iki farklı versiyonda. Bu hasta için ama operasyon ihtimali de olabileceği için ilk söylediğim gibi söylenilebilir. Öyle. Sormak Hocam istediğiniz şeyden herhangi bir şey sonrası var mı? neydi? Behandıt verdiniz yani son reaksiyon Behandat verdim, bu vesaire. kadar. Yani Yani ihkemik medikal. deponastasi, yani operasyon bırakın. Via verdin, IRA 5 verdin, medikamentöz behandıl. Via Könen IRA 5 verdin, medikamentöz behandıl. Böyle, bu kadar. Yani operasyona ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Biz sizin 5 verdilerinizi ilaçla tedavi edebiliriz. Bir de benim bir sorum olacaktı da bu vakayla alakalı. Yani aslında şeyle değil de dokümantasyonda ya da Tile Dry'de önümüze çıkabilecek bir şey. Şimdi bu hastanın Glazen-Anderson döngü var. Hani onu ifade ederken komplikasyon olarak mı yoksa getirent mi olarak ya da nasıl ifade etmek lazım? Ferdax diyagnoza ya da diferansiyel diyagnoz kısmına mı Yani yazacağız bunu? şöyle, ben bunu kendim olsa şöyle yazardım. Zaten şeyde Beglai sendromda Pollakis üre, diz üre diye hani yazıyor olacağım bunu. O şikayetleri söylediği için. Birincisi bu. Şeyde Foya Kranken anamnezede sık sık Glazen enzunduk oluyorum diyor. Yani burada bir tanıt var. Burada ben rezidiviren de sistitis yazardım. Tekrarlayan, tekrar eden sistitisi varmış diye yazardım. Öyle. Eğer ben kendi bağlamımda bunu komplikasyon olarak açıklarım, bunu düşündüğümü söylerim diye düşündüğüm için ayrıcı tanıya hani sistitis ya harnek infeksiyon yazmazdım muhtemelen ayrıcı tanı olarak. Ama normalde böyle de yazabilirsin, yani sorun yok. Peki divertikülisten sonra bir parantez açıp işte complicated mid cystitis işte imramendez fistül falan Bence o kadar karmaşık vezikoloveziküler yazmaya gerek yok. fistül gibi bir şey. Öyle Divertikülit isteyebilirsin. Onlar sana sorarlarsa Wissen Sie komplizierte divertikülitisten kannst du o zaman erklären. açıklayayım. Ya. Ya çünkü komplizierte divertikülitis işte divertikülitis mit komplikasyonun anlamına geliyor. Orada açıklayabilirsin. Ya ben öyle yapardım ama senin yapacağın gibi, yani senin düşündüğün gibi yapmak da bence yanlış olmaz. Möglişe araya da bir zarf ekleyip işte komplisiyet Möglişin İşte böyle sistik şeyleri yazmak, ne bileyim, yazım hatası yapma riskimi ha, riske arttırabilir. gireriz. Doğru. Fazla soru alma ihtimalimi arttırabilir düşüncesiyle ben en basit açıklayabileceğim ölçüde açıklayıp onları alan bırakırdım soru sorması için. Doğru, Sorarlarsa mantıklı. hani ben kendi nezdimde ona hazırlanıp cevap vermeye çalışırdım. Mantıklı olan o. Sağ olun. Öyle. Ha, bu şeyle ilgili de hastaya söylerken ilk kısımda ben de Darmenzundung hani diyordum. Teil aynı kısmında aufklärung yaparken ihab eden Verdacht auf eine Darmenzundung. Teil Zweite Dokumentation kısmında divertikülitis diye yazardım. Teil 3 kısmında da kolon karsinomu diferansiyel diagnozu ilk sırada hani yazardım. Sonra da kronische entzündliche Darm diye yazardım. Aslında çok uymuyor. Yani 70 yaşında kadın hasta ilk kez, işte bizim şeyde bu ilk kez oluyordu. Daha önceden şikayeti yoktu. O yaşta kronische entzündliche Darm ortaya çıkar mı diye insan düşünüyor ama normalde daha erken yaşlarda ortaya çıkıyor ya. Ama o daha mantıklı geliyor bana. İşte diyöresi var. Kan var işte ştulda. Onu yazardım ama bu hastada başka bir sürü şey olabilir. İşte sistitis, harnek infeksiyon, diferansiyel diagnoz da olabilir. Histerektomisi var bu hastanın ve muhtemelen zaten 25 yıl önce yapılmış, 55 yok 45 yaşlarında yapılmış. İşte totalde olabilir. O yüzden diğerlerini söylemeye, kadın hastalıklarıyla ilgili durumu söylemeye burada bence gerek yok. Çok söylememek lazım. Çünkü zaten Gebamut'a enfernt ya. Diğerlerini tam bilmiyoruz. Enfernt olup olmadığını hastaya da sormadık. Şey söyledim. Miyomektomi, yani gerçi bu vaka, Şeldorf vakası olmaz. Çok önemli değil de miyomektomiden ötürü. Çok fazla kanıyormuş o zaman. Evet, sadece ama Gebamut'a enfernum, değil mi? Gebamuta ya. Sadece gebamuta. Kolar ve şey duruyor. İşte bu olabilir. Yine Reisdarm sendrom söylenebilir. Normalde kan var aslında, uymaz ama Zwisch-Wechsel var Durfal ve Verstopfung arasında. Hani ondan dolayı söylenebilir. Sonuçta diferansiyel diagnoz olarak söylediğimiz her şey birebir de tam uymuyor yani. Rezidüvirinde sistitis var diyorum ama kakasında da kan var yani. Değil mi? Hani normalde o da uymuyor aslında. Ama böyle söylenebilir. Şimdi şey göndermiş divertikülitüsü ama o benim kurstaki hocamın bize attığı şeydi. Ben şimdi bir tane benim şeylerden toparladım dediğim şeyde bulduğum Telegram'da bulduğum bir divertikülitüs şeyi vardı. Orada Kentnis'e soruları da var. İşte divertikül nedir, divertikülitüs nedir onları açıklayan, onu şimdi gruba attım. Oradan görebilirsiniz. Kaydı durduruyorum.